Psst. Hey, psst. Es ist endlich soweit. Herzlich willkommen. In unserer ersten Folge soll es heute um ein Buch gehen, das einen todbringenden Einfluss auf den Verlauf der Geschichte hatte und dessen Gift bis heute nachwirkt. Der Hexenhammer. Malleus Maleficarum. Geschrieben von Heinrich Kramer und 1486 erschienen. Viel Spaß damit. Maria Renata Singer von Mossau wurde am 27.12.1679 in Niederviehbach bei Dingolfing geboren. Der Vater war hoher Offizier beim kaiserlichen Militär. 1699 wurde sie von ihrer Mutter in das Kloster Unterzell bei Würzburg gebracht. Dort erarbeitete sie sich nach zweijähriger Probezeit und aufgrund ihres lobenswerten Verhaltens schnell den Rang der Subpriorin. Zudem erhielt sie die wirtschaftliche Aufsicht über das Kloster. Ab 1738 allerdings schienen im Kloster die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mehr zu stimmen. Es herrschten Neid und Missgunst. Nach verschiedenen Vorfällen wurde Maria Renata der Hexerei verdächtigt. Aus diesem Grund wurden ihr die drei schwarzen Klosterkatzen weggenommen, um die sie sich liebevoll kümmerte. Man sagte, dass diese ihre dienenden Teufel seien. Die Kunde von diesen Ereignissen drang bis nach Zell. Dort wurde nun jede Krankheit, jedes Viehsterben und schlechte Ernte auf die Hexe im Kloster geschoben. 1744 trat ein Fall von Besessenheit bei einer jungen Schwester auf. Ihre immer heftiger werdenden Anfälle wurden auf einen dämonischen Ursprung zurückgeführt. In der Folge kam es zu einer regelrechten Besessenheitsepidemie. Sechs Schwestern wurden in den Akten als besessen bezeichnet, was die Gerüchte, dass Maria Renata eine Hexe sei, natürlich weiter verstärkte. Anfang des Jahres 1749 kamen neue Vorwürfe auf, die besagten, dass Renata mondsüchtig war, eine Schlafwandlerin. Nur so konnten ihre nächtlichen Wanderungen durch das Kloster erklärt werden, die ihre Mitschwestern verängstigten. Da aber die Zauberin verschiedene ihrer Mitschwestern des Nachts zu beunruhigen und sehr zu plagen nicht nachließe, nahm endlich eine annoch lebende Chorjungfer ihre mit scharfen Sporen bewaffnete Disziplin, das ist ein Gerät zur Kasteiung, und haute tapfer auf die Hex zu und hieb sie so zum Zimmer hinaus. Erzähle sofort den folgenden Tag dem Herrn Probste. Als man daraufhin bei einer Untersuchung von Renatas Zimmer verschiedene Hexenutensilien fand, eine Schmiere, Kräuter und ein gelbes Tuch, wurde sie verhaftet und der Hexerei angeklagt. Während eines klosterinternen Verhörs am 5. Februar 1749 gestand sie angesichts dieser Beweismittel, seit über 60 Jahren eine Hexe zu sein. Maria Renata erklärte, dass sie schon als Kind von einer alten Frau zur Hexerei verführt wurde und dem Großen und der Großen, Gott und Maria, abschwören musste. Später habe sie unwissentlich mit ihrem eigenen Blut ein Teufelsbündnis geschlossen. Sie sei bei Hexenversammlungen gewesen und durch geschlossene Fenster oder Türen ausgefahren. Ein goldgelbes Röcklein habe sie sich vorher angezogen und die Füße mit Hexenschmiere bestrichen. Obwohl dem Teufel verschrieben, sei sie in das Kloster Unterzell eingetreten, mit der festen Absicht, dem Kloster und anderen Menschen zu schaden. Dies wurde ihr als unglaubliche Bosheit zur Last gelegt. Die Schändung konsekrierter Hostien, ein Vergehen, auf das allein schon die Todesstrafe stand, auch dies gab sie zu. Insgesamt 6 Verhöre der geistlichen Kommission musste Maria Renata über sich ergehen lassen, ehe am 28. Mai 1749 das Urteil gefällt wurde. Die Übergabe an das weltliche Gericht erforderte die Degradation, denn es war keinem Laien erlaubt, eine geistliche Person zu richten. Renata musste ihr geistliches Habit ablegen und bürgerliche Kleidung tragen. Die Frage nach Leben oder Tod stand nach den Tatbeständen der Hexerei nicht zur Debatte, sondern allein die Art der Exekution. Der Schuldspruch lautete: lebendig verbrennen. Der Fürst jedoch milderte das Urteil ab: Enthauptung. und Verbrennung der Leiche. Ja, ich habe den Hexenhammer hier einmal vor mir, geschrieben von Jakob Sprenger und Heinrich Kramer. Das Buch ist 1486 erschienen und hat sich über die Jahrhunderte danach den Titel einer Art Bibel für Hexenverfolgung erarbeitet und verdient. Ich denke, wir können mit ein bisschen Hintergrund zur Hexenverfolgung in Europa am besten einsteigen, um rauszufinden, in was für einer Welt Heinrich Kramer damals unterwegs war und Hexen verfolgt hat. Kramer übrigens ein Mann, der sich zum Ende seines Lebens stolz darauf berufen hat, über 200 Frauen persönlich verbrannt zu haben. Heinrich Kramer oder Krämer oder Institorius, je nachdem, wie er sich gerade genannt hat, ob er sich fancy latinisiert hat oder nicht, wurde 1430 im Elsass geboren, was damals 1445 dann, wenn also 15 war, zum Heiligen Römischen Reich gehörte. Das gibt uns schon so ein bisschen einen Anhaltspunkt dafür, in welchem zeithistorischen Kontext dieses Werk entstanden ist. Ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass ein Dominikanermönch plötzlich auf die Idee kommt, ein Werk zu schreiben, das die nächsten 200 Jahre der Hexenverfolgung in Europa dermaßen prägen wird, dass im Verlauf 40.000 bis 60.000 Frauen ermordet werden. Größtenteils Frauen, es gab regionale Unterschiede. Wir haben uns ja alle wahrscheinlich schon mal in der Schule oder so mit den Hexenverbrennungen befasst. Auch das Motiv der Hexe und auch der Hexenverbrennung ist ja irgendwie ein zentrales gesellschaftliches Motiv, mit dem immer wieder herumgespielt wird. Die Vorstellungen, die die Menschen aber damals von der Hexe haben, haben jetzt nichts mehr damit zu tun mit diesen weichgewaschenen romantischen Vorstellungen, wie wir sie beispielsweise in Harry Potter oder Winx oder ich weiß nicht, was es alles noch für Hollywood-Produktionen gibt, in denen es um Hexen geht. Was denn weit gewaschen? Harry Potter ist doch voll hardcore. Richtig hardcore, ja. Anno Mora ist der wahrscheinlich größte Schadenszauber. Ja, Institutes hätte wahrscheinlich auch nicht zurückgeschreckt, Harry Potter und Hermine auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Der hätte, glaube ich, vor nichts zurückgeschreckt, der alte Dominikanermönch. Aber wir müssen uns jetzt mal in die Lage hineinversetzen, in der Heinrich Kramer, der Kramer Heinrich, dieses Buch geschrieben hat. Wir werden uns später noch ein bisschen genauer damit befassen, was ihn in seinem Leben selbst dazu bewogen hat, welche Erfahrungen er persönlich gemacht hat mit Hexen, mit vermeintlichen Hexen und weshalb ihm es auch so eine Freude bereitet hat, über 200 Frauen in seinem Leben am Scheiterhaufen zu verbrennen. Man soll ja Menschen an ihren Taten messen und nicht an ihren Worten. Wir versuchen jetzt mal beides und wollen Heinrich Kramer sowohl an seinen Worten als auch an seinen Taten messen. Ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, dass er in unserem Rundumschlag nicht allzu gut wegkommt. Aber ja, vielleicht gibt es ja mildernde Umstände, nämlich der zeithistorische Kontext, die uns ein bisschen besser verstehen lassen, was denn in Institore so vorging, was zu dieser Zeit im Herzen Europas vor sich ging. Und ja, vielleicht, ich habe mir mal überlegt, wie wir uns in diese Geisteswelt begeben können, mit modernen Beispielen. Wir können uns die Zeit vielleicht so vorstellen. Stellen wir uns einmal vor, in 5 Jahren oder so gewinnt Russland einfach den Krieg. Ja, in der Ukraine. Die überrennen einfach die Ukraine innerhalb von vielen Jahren, obwohl der ganze Westen als geeinter Block die ganze Zeit Militärgüter, Geld, Personal auch dorthin schickt. Gleichzeitig verwüsten Atombomben ganz Europa und zwischen ein Drittel und der Hälfte aller Menschen sterben. Und alles, was QAnon an Verschwörungstheorien verbreitet hat, ist wahr. Also zumindest persönlich gesehen für Heinrich Kramer. Also wir können ihn uns schon als mittelalterlichen Verschwörungstheoretiker vorstellen. Auch wenn diese Verschwörungstheorie damals nicht als solche bezeichnet wurde, sondern für die Menschen tatsächlich eine gelebte Realität vorstellen. Ja, es war eine Realität für sie. Sie haben in dieser Welt gelebt, in der Hexen irgendwie Unheil angestellt haben, Pakte mit dem Teufel eingegangen sind und haben die Erfahrung gemacht, dass 1244 der letzte Kreuzzug, im Heiligen Land zumindest, grandios gescheitert ist. Johannes, kannst du vielleicht noch was zu dem letzten Kreuzzug sagen? Wieso ist er so gescheitert? Ich meine, letzten Endes gab es wenige Kreuzzüge, die man als Erfolge bezeichnen könnte, wenn man... Ja, der erste war aus Versehen ein Erfolg gegen alle, also tatsächlich aus Versehen, der hätte jedes Mal scheitern müssen. war so schlecht geplant. Alle waren überrascht. Am meisten die Leute, die dort gewohnt haben, dass es funktioniert hat. Einfach der Überraschungseffekt. Und alle Kreuzzüge nach dem ersten waren ja mehr oder weniger so eine Art Trittbrettfahrer. Na gut, Löwenherz und so dann nochmal. Aber ja, also die meisten Kreuzzüge nach dem ersten waren deutlich weniger erfolgreich. Es gab dann auch einen Grund, warum es der letzte war irgendwann, weil der dann so unerfolgreich war. Um ganz kurz noch deinen vorigen Punkt, dein Beispiel so weit einzuordnen. Also in der Welt von Kramer natürlich, quasi die damals immer wieder hochbeschworene Türkengefahr, über die auch die Reformatoren so gern geschrieben haben. Die Verschwörungstheorie, also Kramers Hexenglauben und der Hexenglauben des Hexenhammers als Verschwörungstheorie zu bezeichnen, wirkt am Anfang wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich war es eine Verschwörungstheorie der Zeit, weil es auch nicht genereller Konsens war. Also Kramer schreibt dieses Buch in einer Zeit, in der ein großer Teil der Klerik in Europa noch überzeugt ist, dass der Hexenglauben antireligiös ist und gegen guten Katholizismus verstößt, weil man davon ausgeht, dass quasi die stereotypische, der Hexer oder die Hexerin was gegen Gottes Macht, gegen Gottes Allmacht etwas verüben können, was nicht mit Gottes Billigung geschieht. Und Kramer konstruiert ein sehr, kein sehr elaboriertes, aber so ein mittelmäßiges Konstrukt, um mit dem Glauben seiner Zeit umzugehen und seine Verschwörung als den eigentlich wahren orthodoxen Katholizismus zu präsentieren und als die eigentlich von Gott gewollte Wahrheit. Und diese Orthodoxie und die Rückkehr zur Orthodoxie war zu diesem Zeitpunkt besonders wichtig. Ja, also das Beispiel, man könnte jetzt auch die Maurer nehmen, die die Iberische Halbinsel eingenommen haben, immer weiter von Westen nach Europa einrücken. Ich dachte tatsächlich eher an die Kreuzzüge und das Scheitern der von Gott gesandten Kreuzritter und Kreuzfahrer, die tausende Kilometer bußfertig in das Heilige Land marschiert sind, all ihr Hab und Gut verkauft haben, weil sie glaubten, der heiligen Sache beizuwohnen und endlich Gottes Reich auf Erden wiederherzustellen. Sie wurden dabei das erste Mal damit konfrontiert, dass es Gesellschaften auch gab, die nicht an den einen Gott glaubten, die ein völlig anderes, auch wenn irgendwie aus dem Judentum auch hervorgegangen ist, religiöses Verständnis der Welt preisen. Sie waren das erste Mal mit Menschen, mit einem immer größer werdenden Reich konfrontiert, das ebenso wie sie geeint war durch den Glauben. Ja? Sie haben ihre Kreuzzüge als die einzige Möglichkeit gesehen, Gottes Werke zu vollbringen, das Gute auf der Erde wiederherzustellen, weil das Heilige, die heiligste Stätte des Christentums und des Judentums, der Nabel der Welt. Genau, der Nabel der Welt, die Achsel der Welt, auf der die ganze Welt gebaut ist, weil Jesus dort gewirkt hat, etc., weil sie von den Ungläubigen eingenommen wurde und jeglicher Versuch, außer jetzt der erste Kreuzzug, gescheitert ist. Also das größte Projekt, das die Christenheit, das europäische Christentum jemals unternommen hat, das ist gescheitert. Gleichzeitig, das Beispiel mit den Atombomben bezieht sich auf die große Pest, die 200 Jahre vor Institutis Europa komplett entvölkert hat. Es gab Millionen von Toten. Von China ist es ja auch anscheinend rübergekommen durch den Seehandel über die Häfen der Sizilianer und Genovesen. Kurze Korrektur, kam anscheinend über die Krim, quasi Belagerung der Mongolen auf der Krim und dann von der Krim, weil die Genovesen dort ihre Kolonien hatten. Genuesisches Schiff ist aus der Krim, das quasi dann an verschiedenen Häfen angelegt hat in Italien und da waren schon fast alle tot und dieses Geisterschiff hatte quasi dann die Pest nach Italien gebracht und von dort aus hat es dann in Zentraleuropa verteidigt. Zwischendrin auch Zwischenstopp in Byzanz gemacht natürlich und von dort aus den Großteil Europas erfasst und teilweise also 50% Entvölkerung in weiten Landstrichen. Da sind wir mit Corona nochmal geblieben vorbei davon gekommen, ja. Würde ich sagen. Ja. Und auch damals wurde schon über den Ursprung gestritten. Ja, so moderne pandemische Analysen haben ja ergeben und konnten jetzt den Virus der Pest nachverfolgen und die Route, die er genommen hat. Und konnten überhaupt identifizieren, was es überhaupt war, was Millionen von Menschen dahin gerafft hat. Erklärungsversuche gab es zu dieser Zeit natürlich auch. Es gab diese Miasmen, die üblen Dämpfe, die aus der Erde aufsteigen, die auch auf dämonischen Ursprungs sind. Und es gab eben die Vorstellung, dass in dieser Welt plötzlich der böse Gegenspieler, Lucifer, Satan, Beelzebub, Baal, sein Unwesen treibt und seine Finger im Spiel hat und das Christentum auf die Probe stellen will. Zum einen, weil er die verhindert hat, dass der Kreuzzug gewonnen wurde, und zum anderen, weil weite Teile der Bevölkerung einfach gestorben sind, ohne erkennbaren Grund. Einfach dahingerafft. Das waren für die Menschen Zeichen, dass irgendwas in dieser Welt nicht so ganz richtig ist. Obwohl sie irgendwie gerade wieder dabei waren, nachdem sie nach dem Untergang des Römischen Reiches irgendwie 2000 Jahre in der Zivilisationsgeschichte nach hinten geworfen sind und sich gerade aus den dunklen Zeiten herausgekämpft haben. Und erst 800 ist ja auch das Heilige Römische Reich der deutschen Nation überhaupt entstanden. Das Einzige, was dieses Reich auch zusammengehalten hat, war eben dieses Heilige. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation war ein christliches Reich, zutiefst christlich, und das war wahrscheinlich der einzige Kitz, den es damals gab, der diese kleinen Fürstentümer in Europa, die nichts füreinander übrig hatten, außer Stammesfäden und innenpolitische Kämpfe, zusammengehalten hat. Das Projekt Christentum generell, wie es sich auch in Rom entwickelt hat, und dann auch später in Europa verbreitet hat, ist auch auf viele, viele Zufälle eigentlich zurückzuführen, dass Konstantin plötzlich diese Eingebung vor der Schlacht hatte, indem ihm... Ja, also da würde ich sagen, das sind natürlich christliche Mythen, die danach quasi als Propaganda verkauft wurden, aber die politische Realität, dass immer mehr von seinen Generälen Christen waren und dass es quasi zunehmend auch in der römischen Oberschicht ankam damals, da quasi eine popkulturelle Verschiebung gab, da ist natürlich dann am Ende als Mythos einfacher zu sagen, er hatte einen Traum, eine Eingebung vor der Schlacht, und haben die Schlacht gewonnen und deswegen ist er Christen geworden, anstatt zu sagen, wir sind 60 Jahre unterwandert worden, bis unsere Oberschicht jetzt dieser damals auch Verschwörungstheorie quasi verfallen ist. Aber um es nochmal zurückzubringen zum Hexenglauben jetzt, unseren kleinen Exkurs zum Christentum, was natürlich bei der Christianisierung Europas, die du gerade schön beschrieben hast, natürlich immer passiert ist, ist, dass als erstes die Oberschicht quasi sehr taufen lassen und übergetreten ist und es dann langsam in die anderen Bevölkerungsschichten quasi nach unten diffundiert ist, dieser Glaube der Oberschicht. Also es war nicht wichtig, was die Obrigkeit eigentlich glaubte, sondern es war viel wichtiger, dass dieser Glaube nach unten hindurch diffundiert, weil dieser Glaube ja letztendlich die Einsetzung der Fürsten, der Herzoge, der Könige als Gottgesandte und von Gott Auserwählten gerechtfertigt hat. Also dieses Begründungssystem war eigentlich ein Begründungssystem der Macht, das dazu geführt hat, dass der Status der Könige, so ungerecht und so blutrünstig und so sie kalt sein musste, nicht in Frage gestellt werden konnte, weil man Gott nicht in Frage stellen konnte. Und deswegen hat die Kirche eben auch so viel unternommen, weil sie als verlängerter Arm oder beziehungsweise in einem seltsamen Wechselspiel zusammen mit den Königshäusern natürlich daran interessiert war, möglichst auch ja, alle Menschen zu erreichen und ein kohärentes System zu entwickeln, in dem Gesellschaft wieder möglich ist. Wir haben jetzt quasi Cramer im ausgehenden 15. Jahrhundert als eine Person, die schon in einer sehr gefestigten, sehr lange christlichen Gesellschaft lebt, wie du gesagt hast. Es gab den Sommer ohne Sonne, es gab mehrere klimatische Extrembedingungen zu der Zeit. Kleine Eiszeit. Es gab die politischen und eben auch pandemischen Extremsituationen. Und in dieser Zeit wurde es dann eben wie du schon gesagt hast, als Erklärungsmuster wichtig, herauszufinden, was geht eigentlich schief, was können wir dagegen tun. Und eine der Lösungen war eben, die Überbleibsel aus dem alten Glauben zu versuchen, vollständig zu eliminieren. Um quasi tatsächlich die letzten Überbleibsel zu vernichten, weil daran muss es liegen. Das muss das Einfallstor für, wir sind schon alle rechtsgläubig, wir gehen alle in die Kirche und trotzdem haben wir nicht viel Seuche, trotzdem sterben Leute an die Pest, trotzdem läuft es nicht, haben wir Missernten und dann muss es jemanden geben, der dafür verantwortlich ist. Und dann ist es derjenige, der nicht genauso rechtgläubig ist wie ich, der daran schuld sein muss. Und die Suche nach den Nicht-Rechtgläubigen hat dann eben oft zu den Juden geführt, der oft einzigen andersgläubigen Minderheiten, die es vor Ort gab. Oder als anderes Ziel, Frauen, alte Frauen oder generell Menschen, die verdächtigt wurden, nicht ganz rechtgläubig zu sein, auf irgendeine Art. Das können einfach Atheisten gewesen sein, es könnten Leute sein, die Zweifel an ihrem Glauben haben, es könnten Leute sein, die absurde Dinge geglaubt haben, wie die spanischen Inquisitionsprotokolle zeigen, wo Menschen gefoltert wurden, weil sie geglaubt haben, die Welt ist riesiger Käse und das Universum ist riesiger Käse und die Welt ist auf dem Wurm, der durch den Käse sich frisst. Ja, das war einfach zu viel. Das war einfach zu viel. Das konnte man nicht durchgehen lassen. Aber es hat schon, also auch im Heiligen Römischen Reich schon früh begonnen, also beziehungsweise die ganze christliche Kirche war ja von Anfang an bemüht, sich zu organisieren. Ja, es ging darum, den einzigen Glauben, den das Christentum verkörpert, herauszukristallisieren. Das war ein langwieriger Prozess, auch ein sehr blutiger Prozess und vielleicht so als kleine Überschrift unserer heutigen Auswüchse könnte man vielleicht auch ein Zitat von Tertullian nennen. Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Ein martialisches, aber wunderschönes Bild, das sich einem da zeichnet und das, glaube ich, die ganze Kirchengeschichte kennzeichnet, so seit Anbeginn, ob es jetzt am Anfang bei den verschiedenen Konzilen war, bei denen noch theologisch, scholastisch argumentiert wurde, wie denn diese Dreifaltigkeit zu verstehen sei. Ich glaube, das war eine der größten Debatten, die das Christentum auch bis in die heutige Zeit noch verfolgen und zu Ausschlüssen von verschiedenen christlichen, gnostischen Splittergruppen zur Folge hatte. Nicht nur Splittergruppen, auch ganz der Hauptbewegung. Genau, also die koptischen Christen, das äthiopische Christentum, die äthiopisch-orthodoxe Kirche. Arianismus. Ja, im Arianismus, die hatten ein ganz eigenes Verständnis der Dreifaltigkeit, in der es verschiedene Hypostasen gibt, verschiedene Manifestationen, aber keine richtigen Manifestationen ein und desselben göttlichen, der göttlichen Substanz. Einfach gesagt, es ist Jesus quasi auch nicht gleich Gott. Er ist nicht, also Gott ist mehr als Jesus. Es gibt quasi eine Art Hierarchie zwischen Vater und Sohn. Während der westliche Katholizismus davon ausging, dass eben genau die Dreifaltigkeit eine Gleichheit darstellt. Aber es gab ja auch theologische Diskussionen über wie viele Nägel Christus aufs Kreuz genagelt wurde. Es wurden Leute dafür verbrannt, dass sie gesagt haben, es waren vier statt drei Nägel. Und dass immer noch quasi Überbleibsel der vorherigen Glaubenswelten in den lokalen Gebieten gab. Und je abgelegener ein Dorf ist, Je geografisch isolierter, desto mehr erhält sich da auch, weil es härter ist, zentrale Kontrolle über was geglaubt wird, was im Alltag tatsächlich praktiziert wird. Aber dass diese paganen Mythen nicht als unchristlich und als Sünde betrachtet wurden, sondern tatsächlich als Häresie, als Ketzerei, was ein weitaus schlimmeres Urteil war zu der damaligen Zeit, geht besonders noch auf ein Werk zurück, das von Nicolau Emmerich geschrieben wurde, einem auch wieder Dominikaner-Mönch. Aber dieses Werk, das Directorium Inquisitorum, war eigentlich ein Meilenstein. Vielleicht hat er den Grundstein überhaupt gelegt, auf dem dann Institoris aufbauen konnte. Er hat auf unglaublich viele Elemente in diesem Werk zurückgegriffen, als er den Hexenhammer geschaffen hat. Und es Emmerich ist, glaube ich, der meistzitierte, neben Thomas Aquinas und anderen bedeutenden Persönlichkeiten, die man natürlich zitieren muss, kirchliche Autoritäten, die genannt werden müssen, um den ganzen Auswüchsen und Spinnereien ein wissenschaftliches und theologisch fundiertes... Den Unterbau, einen soliden theologischen Unterbau zu schaffen. Dabei muss man auch kurz bemerken, dass die meisten Zitate falsch gesetzt sind, komplett falsch zitiert, also einfach erfunden sind. Oder die Fußnoten nicht stimmen. Also für eine Hausarbeit hätte der Junge eine 6 Punkte bekommen oder so. er hat in Köln Debattieren, Philosophie und Logik studiert und hat danach noch einen Magister der Theologie nach seinem Master gemacht. Und dazu musste man damals noch 14 Jahre studieren. Nur für den Magister, für den zweiten. Und er hat aber dann nicht alle 14 Jahre in Köln verbracht, sondern wurde von ihm erwartet, dass er mindestens 5 Jahre lang auf Wanderschaft war und wahrscheinlich sogar 7 bis 8 Jahre außerhalb von Köln verbracht mindestens. Und er war in Italien, Norditalien unterwegs, unter anderem auch. Er hat dann quasi gepredigt und ist von Dorf zu Dorf gezogen und hatte dann die Möglichkeit auf seinen Reisen hussitische Ketzer in Böhmen und in Ostdeutschland zu verfolgen. Da wurde er zu einer päpstlichen Kommission berufen in 1467 und hat erhebliche Macht ausgeübt. Er hatte zum Beispiel damals die Macht, Leute zu exkommunizieren und Sünden zu erlassen. Und hat bei seiner Arbeit gegen die hussitischen Ketzer, also Hus, Jan Hus, war quasi ein Reformator im 15. Jahrhundert, 100 Jahre ungefähr vor oder 80 Jahre vor Luther, der ganz viele ähnliche Ideen wie Luther vertreten hat, aber eben der Buchdruck noch nicht weit genug entwickelt war. Die haben auch militärisch viel vorgedacht, die Hussiten bei ihren Aufständen und waren damit sehr erfolgreich. So eine Art Krämer hat auf jeden Fall dort schon viel Erfahrung mit der Bekämpfung von Ketzerei im engeren Sinne gesammelt und wurde dann 1474 zum päpstlichen Inquisitor mit einem eigenen Zuständigkeitsbereich. Er konnte eigentlich überall als Inquisitor arbeiten, solange der Lokalinquisitor quasi dabei war und ihm zustimmte. Und wenn es kein Lokalinquisitor war, durfte er überall in Europa inquisitorisch tätig werden. Die Dominikanermönche haben ja auch das Armutsgelübde abgelegt, wenn ich das noch recht weiß. Oder? Ja. Das heißt, er war ein Bettelmönch, der durch die Lande gezogen ist und wenn er gerade Lust hatte, beziehungsweise sich berufen gefühlt hat gegen Ketzer und Hexen, was ihm auch vielleicht gerade vor die Schnauze gekommen ist, vorzugehen, da konnte er das einfach. Er ist auf jeden Fall in den meisten Orten allein, oder mit, also nicht allein, aber allein als führender Inquisitor dort angetreten. Und war dann in Oberdeutschland unterwegs, also das heißt Süddeutschland, und war kurz Führer eines Dominikanerklosters, Prior, für 2 Jahre. Und hat das dann aber nach kurzer Zeit wieder verlassen, weil man als Prior keine Hexen verbrennen kann und keine Ketzer verfolgen. Der Schwing hat er das eigentlich nach 2 Jahren niedergelegt. Und er war halt eben auch ein sehr unsympathischer Zeitgenosse, der sehr schlecht mit Kritik umgehen konnte, der Geld veruntreut hat, was dann in der Folge, also Geld, was gegen die Bekämpfung der Türken gesammelt wurde, gegen die türkische Expansion auf dem Balkan, hat er 1482 dann veruntreut und hat sich dann damit aber verteidigt, dass das Geld auf seinem Konto nur auf den richtigen Zeitpunkt warten würde. Also er hat das Geld gern veruntreut, er passt nur drauf auf und wurde dann nach Rom bestellt, um sich unter Androhung der Exkommunikation zu erklären vor dem Papst. Wer hielt das für eine gute Idee, ihn als Inquisitor einzusetzen? Das habe ich mich auch gefragt, als Sebastian Kurz demnächst gefeuert wurde, ja, ist jetzt schon auch eine Weile her, und direkt einen Monat später ein Angebot im Silicon Valley als Topmanager bekommen hat. Ja. Als ich dann herausgefunden habe, dass es Peter Thiel war, war mir einiges klarer. Aber das ist schon seltsam. Ja, du musst dir in der Zeit die Päpste als eine Folge von Peter Thiels und Donald Trumps vorstellen. und so Päpste, man darf das nicht vergessen, da wurden extra immer uralte Männer berufen, damit die nach 2-3 Jahren auch sterben und ein neuer kommt. Ne? Damit keiner zu viel macht, weil jeder hat mit Simonismus quasi seine Familie in wichtige Positionen gehievt und so viel Ämter vergeben wie ging. Und die Gesundheit des alten Mannes, davon ging quasi der gesamte Clan ab. Und deswegen, alle paar Jahre neuer Papst. Und zu der Zeit aber Innozenz der Achte, also erst Papst Sixtus und dann Innozenz der Achte, waren die 2 Päpste, die dann zu dieser Zeit relevant sind. Und die waren beide große auf Hexengläubige und waren Inquisitionen und haben das alles enorm ausgebaut zu der Zeit auch. Der Krämer kam aus einfachen Verhältnissen, hat sich hochgearbeitet, ja, was vielleicht auch mit seinem Hexenglauben zu tun hat. Ne? Der ist quasi im einfachen Volk aufgewachsen. Aber die Päpste wurden meistens als junge Männer schon von ihrer Familie so hoch befördert, relativ schnell durch die Ränge, dass sie dann dass die tatsächlich mehr Führungserfahrung hatten und weniger Erfahrung als einfache Mönche wie Krämer jetzt oder weniger Bezug zum einfachen Volk hat. Ne? Auf jeden Fall waren die sehr hexengläubig und haben, auch wenn sie Krämer, nachdem er das Geld veruntreut hat gegen die Türken, in keine finanziellen Angelegenheiten mehr anvertraut wurden, wurde er weiterhin als Inquisitor eingesetzt. In Ravensburg wurden auf seine Predigten 8 Frauen auf Scheiterhaufen verbrannt. Das war mal eine Brandrede. Das war eine Brandrede. Und nachdem er quasi in den Steppen unterwegs war, ist er nach, also in Süddeutschland unterwegs war, ist er nach zurück nach Rom und hat dort sich von Papst Innozenz, der neue Papst war, nochmal quasi eine Brandrede gegen die Gefahr der Hexerei gehalten und hat dann von dort eine Bulle nochmal bekommen, die ihm weite Befugnisse erteilt hat in ganz Deutschland. Aber da diese päpstliche Bulle, die hat sich Krämer ja Jahre bevor er überhaupt angefangen hat, den Hexenhammer und seinen Wahn niederzuschreiben, ausstellen lassen und hat diese päpstliche Autorität mit in dem Hexenhammer abgedruckt. Genau, das ist die auch abgedruckt ist im Hexenhammer. Ja, die Ausführungen, die wird es haben. Kramer geht nämlich nach Innsbruck und predigt dort vor den Massen über die Gefahren, Zeichen und Schutzmaßnahmen gegen Hexerei und lädt alle Leute dazu ein, die irgendwas gehört haben, ihre Nachbarn zu denunzieren bei ihm. Und durch die erfolgreiche Propaganda der Inquisitoren oder Obrigkeit haben sie sehr bald eine ganze Menge an Zeugnissen gesammelt, wo Leute ihre Nachbarn aussagen oder gegen andere Leute in der Stadt. Es wurde dann eingegrenzt und am Ende waren 50 Personen auf einer Liste, die Kramer vorgestellt hat, die der Hexerei verdächtigt wurden. Dann geschieht aber was Unerwartetes, nämlich erstmal gar nichts für 3 Wochen, was sehr untypisch ist für Kramer, wenn er erstmal eine Liste mit Hexen hat. Und nach diesen Wochen der wahrscheinlich harten Gespräche hinter verschlossenen Türen stellt Kramer eine Liste vor mit 14 Namen nur noch. Viele sind rausgeflogen, aber es sind auch ein paar neue dazugekommen. Keiner weiß genau warum oder wieso? Auf jeden Fall sind Teile der neuen Namen Leute, die in den 3 Wochen Kramer persönlich beleidigt haben. Komischer Zufall, ne? Eine dieser Personen ist Helena Schubert, die... Das ist meine Heldin. Eine sehr emanzipierte Frau im 15. Jahrhundert war, weil sie Kramer, als ihm auf der Stadt begegnet ist, hat sie vor ihm auf den Boden gespuckt. Sie hat ihn angespuckt, entschuldige. Sie hat ihn angespuckt und verflucht und gesagt, dass sie die Teufel ihn holen sollen und dass er ein böser Priester ist und dieser Stadt nichts Gutes will. Und hat sich dann auch noch geweigert, zu seinen Predigten zu kommen gegen Hexerei und hat allen Leuten gesagt, dass sie da auch nicht gekommen, weil es gegen eine Laune gemacht. Und das hat ihr einfach mal den Platz auf der Hexenliste. Cancel Culture damals schon. Richtige Cancel Culture. Und nicht gerade geholfen hat Helena, dass sie in der Stadt sowieso ein bisschen als Hexe verrufen war oder als Druse, wie man damals noch gesagt hat. Sie hatte anscheinend eine Frau krank gemacht, um eine Affäre mit ihrem Ehemann zu haben und anscheinend mal einen Ritter vergiftet. Man munkelt. Man weiß ja, wie das in so süddeutschen Kleinstädten ist. Da wird viel gemunkelt sehr schnell. Und der Fall dieser Helena ist ganz spannend. Das ist quasi eine Frau, die aufbegehrt gegen kirchliche Autorität und ganz direkt gegen seine Person, oder kann Kramer ganz generell schon bei seinen Kollegen schlecht umgehen, wenn jemand widerspricht. Und wenn es dann quasi eine Frau aus einem einfachen Volke ist. Nein, eine Frau! Eine Frau! Eine Frau und auch noch aus einem einfachen Volke ist es für ihn natürlich komplett unerträglich. Was sagt sie? Und die Vorwürfe gegen sie, dass sie eben Leute getötet hat für Sex und so, das sind natürlich ganz typische Sachen, die sich später bei Kramer ganz viel finden, die sexistische Linie, da werden wir später noch was zu sagen haben, auf jeden Fall. Kann man vielleicht auch gleich dazu sagen, dass zu dieser Zeit, in der Kramer dann in Innsbruck war, eine unglaubliche soziale Mobilität sich entwickelt hat, also unglaublich für die damaligen Verhältnisse. Frauen konnten in Zünfte eintreten, waren dann also auch finanziell nicht mehr so abhängig von ihren Männern und das hat Frauen wie der besten Freundin Institutes natürlich ermöglicht, auch andere Freiheiten für sich zu beanspruchen und gegen andere Autoritäten vorzugehen, wenn man nicht mehr den Schlag des Mannes oder des Staates fürchten musste, wenn man sonst einen Aufweg gehabt hat. Ja? Also sie war auch ein Kind ihrer Zeit und vielleicht daher auch das Hassbild Institutes, der sich natürlich die guten alten chauvinistischen Zeiten zurückwünschte, in denen die männliche kirchliche Autorität regiert und Frauen lediglich die Aufgabe der Reproduktion zugutekommt. Und sie war vielleicht eine Feministin der ersten Stunde zur damaligen Zeit und deswegen allein schon meine persönliche Heldin. Dass sie Institutes angespuckt hat, das freut mich noch viel mehr. Ja, man könnte es nicht besser tun. Das Gute, was noch viel besser ist, dass Helena überlebt hat, weil, Spoiler Alert, bei ihrem Prozess dann Kramer, nachdem er quasi schon Helena gefoltert hat und quasi schon verhört hat, auf einmal ein Anwalt aufgetaucht ist, der sie vertreten hat, als Rechtsbeistand und der sehr schnell die gesamte Argumentation von Kramer ad absurdum geführt hat. Und ihm vorgehalten hat, auf wie viele Arten er gerade das Recht bricht und hat dann sehr schnell den Rat der Stadt umgestimmt. Das ist ja alles relativ irrsinnig und tatsächlich rechtswidrig ist. Und dann wurden alle 14 Leute auf der Liste freigesprochen und Kramer wurde vom Bischof aus der Stadt gejagt. Nachdem er noch 2 Monate in Innsbruck war und zweimal versucht hat, Frauen persönlich zu entführen und als Hexen zu foltern. Und die wurden beide Male, wurde das quasi unterbunden. Und dann wurden die Leute halt zunehmend wütender, weil Kramer halt wie so ein Wahnsinniger durch die Stadt gerannt ist und versuchte, ihre Mütter und Frauen zu entführen, meine Fresse. Und dann hat der Bischof irgendwann auch gemeint, er kann ihn quasi nicht mehr schützen. Und das Einzige, was er jetzt sein Bistum noch zu tun hat, ist es zu verlassen. Und Kramer wurde in seinem Leben selten so gedemütigt. Ein Mensch, der nicht mit Demütigung umgehen kann, wurde da quasi aus Innsbruck verjagt. Und das ist der Moment, wo er anfängt, den Hexenhammer zu schreiben. Jetzt kommen wir eigentlich zum Thema. Der theoretische Mitautor, der immer wieder auf dem Cover steht, ist Jakob Sprenger. Das war auch ein Theologe der Zeit, aber war im Gegensatz zu Krämer viel anerkannter. Der Mann hat nach dem Traum den Rosenkranzkult in Deutschland popularisiert. Dass Katholiken heutzutage über Rosenkranz beten, geht auf Jakob Sprenger mit zurück. Das fand ich ganz spannend noch zu ihm. Aber viel mehr muss man zu ihm nicht sagen, weil seine Mitautorschaft derzeit tatsächlich umstritten ist und nicht klar ist, wie viel er zum Werk beigetragen hat, abgesehen von seinem Namen und den theologischen Unterschriften von der Fakultät, der er vorstand. 1486 war das Manuskript vom Hexenhammer fertiggestellt und Kramer hat dann mit dem Gütesiegel der Fakultät der Universität von Köln, wo Sprenger damals gelehrt hat, und mit einem Vorwort vom Kaiser veröffentlicht er das Werk und verkauft sich sehr gut am Anfang, noch ein bisschen langsam, aber in den Jahrhunderten danach wird es zu einem regelrechten Bestseller, einfach weil es an sich drei Teile vereint. Als erstes theologische Rechtfertigung, die quasi sagt, warum es rechtgläubig und gut ist, an Hexen zu glauben und warum es quasi nicht katholisch ist, nicht an Hexen zu glauben, dass man sich quasi schon strafbar macht, wenn man das überhaupt denkt, dass Hexenglauben irgendwie was Verwerfliches sein könnte. Dabei werden viele Kirchenväter zitiert. Ich zitiere: Hier sind drei ketzerische Irrlehren zu bekämpfen, nach deren Zurückweisung die Wahrheit ersichtlich sein wird. Einige nämlich haben nach der Lehre des Thomas von Aquin, wo er von der Hexenhinderung spricht, zu behaupten versucht, es gäbe auf Erden keine Zauberei. Sie lebt nur in der Vorstellung der Menschen, die natürliche Erscheinungen, deren Ursachen verborgen sind, den Hexen zuschreiben, also eine moderne, sehr entscheidend, dass das einfach nur das Unverständnis von natürlichen Vorgängen ist. Andere, Zitat weiter, andere geben zu, dass es Hexen gibt, dass sie aber nur der Einbildung und Fantasie bei den Hexentaten mitwirken. Noch andere behaupten, die Hexenkünste seien überhaupt Fantasie und Einbildung, mag auch ein Dämon wirklich mit einer Hexe zu tun haben. Also man sieht, zu seiner Zeit hat Kramer auf jeden Fall mit Positionen zu tun, die wir durchaus als denen wir uns vertraut fühlen könnten. Wenn er mit Leuten des einfachen Volkes in Kontakt gibt, gibt es da viele Leute, die einfach sagen, ich glaube nicht an Hexen. Oder selbst wenn es die gibt, dann können die nichts wirklich mehr antun. Und wenn wir jetzt gerade schon bei der Frauenfeindlichkeit als zentralen Motiv sind, kann ich kurz Zitat vorlesen, was hier genauso gut reinpasst wie irgendwo später. Schlecht ist also die Frau von Natur aus, dass sie schneller am Glauben zweifelt, auch schneller den Glauben ableugnet. Das ist die Grundlage für die Hexen. Und daher sagt Christodomus über Matthäus 19,10, es frommt nicht zu heiraten. Was ist denn das Weib anders als die Feindin der Freundschaft? Eine unentrinnbare Strafe, ein notwendiges Übel, eine nachträgliche Versuchung, eine natürliche Versuchung. Ein wünschenswertes Unheil, eine häusliche Gefahr, ein ergötzlicher Schade, ein Mangel der Natur mit schöner Farbe bemalt. Seite 96 und Seite 231. Ja, ich zitiere ganz kurz Luther, Predigt vom 6. Mai 1526. Von der Zauberin, warum nennt das Gesetz hier eher Frauen als Männer, obwohl doch auch Männer dagegen verstoßen? Weil Frauen mehr als jene durch Verführungen dem Satan unterworfen sind. Wie Eva. Es ist ein überaus gerechtes Gesetz, dass die Zauberinnen getötet werden, denn sie richten viel Schaden an, was bisweilen ignoriert wird. Sie können nämlich Milch, Butter und alles aus einem Haus stehlen. Sie können ein Kind verzaubern. Auch können sie geheimnisvolle Krankheiten im menschlichen Knie erzeugen, dass der Körper verzehrt wird. Im Knie. Wenn du solche Frauen siehst, sie haben teuflische Gestalten. Ich habe einige gesehen. Deswegen sind sie zu töten. Schaden fügen sie nämlich an Körpern und Seelen zu. Sie verabreichen Tränke und Beschwörungen, um Hass hervorzurufen. Liebe, Unwetter, alle Verwüstungen im Haus, auf dem Acker. Über eine Entfernung von einer Meile und mehr machen sie mit ihren Zauberpfeilen Hinkende, das niemand heilen kann. Die Zauberinnen sollen getötet werden, weil sie Diebe sind, Ehebrecher, Räuber, Mörder. Sie schaden mannigfaltig, also sollen sie getötet werden. Nicht allein, weil sie schaden, sondern auch, weil sie Umgang mit dem Satan haben. Das kann man einfach mal so stehen lassen. Ich weiß nicht, was man dazu sagen kann. Wir stellen den Elefanten dieses Status einfach mal hier ab und verlasse ganz leise auf Zehenspitzen das Zimmer. Ja, man sollte einem Mann nicht vertrauen, der Frauen nur trifft, wenn sie ihn entweder auf der Straße anspucken oder er sie foltert. Ich glaube, das gefährliche Basis von Wissen. Gefährliches Halbwissen. Der erste Teil hat ja quasi schon komplett falsch gesetzte Quellenangaben zu den Kirchenvätern und so. Und der zweite ist einfach Tatsachenberichte, wo er einfach so sagt, das passiert die ganze Zeit und das hat er gehört. Und das versucht so ein bisschen zu katalogisieren, was für Arten von Besessenheit gibt es denn. Und dann ab und zu wieder ein paar Bibelzitate, aber seine eigenen Geschichten haben keine großen Referenzen. Es wird halt so, weil wie gesagt, was in Marburg passiert oder in Hessen oder weißt du, es gibt immer so eine grobe Referenz und das war's dann. Manchmal sind es auch Männer, aber generell, also sind es einfach alles Menschen, die mit dem Teufel in den Pakt eingegangen sind. Und Frauen neigen eben aufgrund ihrer Schwäche, das Zitat vorhin habe ich ja schon gelesen, eben mehr dazu, sich vereinnahmen zu lassen von dem Teufel. Und deswegen lassen Frauen auch so gern Penisse verschwinden, also Hexen. Ja. Es gibt viele, viele Berichte. Also es gibt so ein paar, zu Hebammen gibt es ein paar Sachen, es gibt so ein paar Sachen zu Dämonenbesessenheiten, hauptsächlich von Frauen, die dann zu Sex, so Inkubi werden und dann zu Sex versessen sind und so. Man kennt das vielleicht aus Horrorfilmen so ein bisschen. Wurde alles popkulturell viel wieder aufgearbeitet. Aber ganz oft geht es um Potenzprobleme von irgendwelchen Bürgermeistern. Impotente Bürgermeister, ja, dann Problem ist jede kleine. Ja. Relatable, würde ich sagen, wenn man Tübingen wohnt. Und. Genau, und dass eben einfach Penisse verschwinden. Also da rempelt ein junger Mann auf der Straße eine alte Frau an und sie verflucht ihn oder guckt ihn böse an. Und dann geht er nach Hause und sein Penis ist weg. Und wenn er nach unten guckt, ist da einfach, es sieht aus wie so eine Barbie. Wie so ein Ken. Einfach so smooth skin. Weißt du? Einfach glatt. Glücklicherweise wird man von Kramer im Buch versichert, dass der Penis nicht wirklich verschwunden ist, sondern dass es nur eine optische Illusion ist. Aber oft kommt er nie wieder, der Penis. Oft ist er einfach weg. Es gibt eine Geschichte, wo der Mann dann die alte Frau zur Rede stellt und glaube ich verbrennt und dann kommt sein Penis wieder. Und der Bürgermeister kriegt auch wieder einen Steifen, nachdem die, also Kramer, also was immer gerade falsch läuft bei dir zu Hause. Hauptsächlich penis-related, auf jeden Fall eine alte Frau aus der Nachbarschaft verbrennen. Das scheint das Allheilmittel zu sein dort. Also was heute wohl zu sagen würde, der hätte wahrscheinlich nicht die Frauen befragt, sondern hätte wahrscheinlich die Männer nach ihrem Vater befragt. Freud hat sich intensiv mit Hexenhauer beschäftigt und hat das Verhältnis zwischen Hexe und Inquisitor mit denjenigen zwischen Klientin und Analytiker verstanden. Nur so viel Bernd. Gewagter Vergleich. Und das zu sagen, nachdem er den Hexenhauer, nachdem er sich nach Aussagen von Freud intensiv damit beschäftigt hat. Spannend. Da muss man schon viel Koks ziehen, um das irgendwie klar zu kriegen. Ja, ich meine, das Phänomen der verschwundenen Penisse, der verschwundenen Glieder, ist ja auf jeden Fall ein Thema, das sich durch die Geschichte der Psychoanalyse genauso zieht wie durch den Hexenhammer. Kann man schon verstehen, dass es da eine gewisse Affinität gibt von Freud und auch den Willen, dem Penis auf die Spur zu gehen. Aber was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wenn jetzt Tausende von Gliedern, von Penissen in ganz Europa plötzlich verschwinden, wo gehen die hin? Wo gehen die ganzen Penisse hin? Die sind auch dort, die sieht man nur noch. Er hat noch eine elaboriertere Antwort auf diese Frage. Soll ich vielleicht mal vorlesen? Was endlich von denjenigen Hexen zu halten ist, die solche Glieder in bisweilen beträchtlicher Menge, 20 oder 30 auf einmal in ein Vogelnest oder in irgendeinen Schrank einschließen, wo sie sich wie Lebewesen bewegen, Hafer oder Futter essend, wie sie von viel gesehen worden sind und das allgemeine Gerede erzählt, so ist zu sagen, dass alle diese Dinge durch Teufelswerk und Täuschung ausgeführt werden. So werden nämlich die Sinne der Sehenden auf die angegebene Weise getäuscht. Es berichtet nämlich Einhard, dass als er das Glied verloren hatte und sich zur Wiedererlangung der Gesundheit an eine Hexe gewandt hatte, sie dem Kranken befahl, auf einen Baum zu steigen und ihm erlaubte, sich aus dem Nest, in dem mehrere Glieder waren, sich das, was er wollte, zu nehmen. Als jener versuchte, ein großes zu nehmen, sagte die Hexe, du sollst dieses nicht nehmen. Und fügte hinzu, dass er nach dem eines Pfarrers gegriffen hatte. Das Fazit der Story, die Pfarrer haben die längsten. Krass. Aber man kriegt auf alles eine Antwort. Also auch Antworten auf Fragen, die man nicht gestellt hätte. Eine Täuschung, eine dämonische Täuschung. Sie sind gar nicht dort. Neben den dämonischen Täuschungen der Riesenpenisse von Pfarrer Cornelius gibt es auch wiederkehrende antisemitische Motive, Überraschung. Deutsches Buch aus dem Mittelalter. Dieser Zeit ein Dauerbrenner. Riesendauerbrenner. Ja. Also der berühmte Hexensabbat, zu dem quasi die Hexen nachts ausfahren gemeinsam, um dann Orgien zu haben, dem Teufel Tiergestalt und so weiter. Hostien zu schämen, Kinder zu essen, was man so macht als Hexe nachts. Dass da der Begriff Sabbat drin steckt, zeigt die Verbindung von quasi ganz sehr beliebt antisemitischen Tropen der Zeit an den Hexenglauben. Die Hostienschändung ist bei vier Prozessen wie in Bamberg eine der am meisten aufgeführten Todesursachen, Gründe für die Hinrichtung, begangenen ketzerischen Verbrechen. Die Hostien wurden dann zerstückelt und quasi gefoltert wie Christus, weil es ja ein Stück vom Leib Christi ist. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und wenn man dann quasi die Hostie irgendwo festnagelt, so ein bisschen martert, wie so eine Voodoo-Puppe, dann leitet Jesus. Es ist ja auch nur damals noch nicht lange her, dass überhaupt erst die Rede von Gottesmord war und dass auch die christliche Kirche die Juden nicht mehr als Glaubensbrüder bezeichnet haben, sondern als Mörder von Jesus. Der Moment, als in Deutschland die Juden die lustigen Judenhüte aufsetzen mussten. Warum man auf den alten Bildern auch immer daran erkennt, wenn Jude dargestellt ist, dass die ja meistens die lustigsten Hüte auf. Seiner Tipp. Mittelalterliche Kunstgeschichte. Weil Antisemitismus. Kurz bevor der Hexenhammer erschienen ist, so knapp, ich glaube 150 Jahre davor, gab es ja auch die Schäferkreuzzüge. Da hatte auch in Südfrankreich ein kleiner Hirtenjunge die Eingebung, dass er die iberische Halbinsel von den Mauren befreien müsste und ein Heer um sich scharen müsse. Ist dann durch die ländlichen Regionen Frankreichs gezogen, hat Anhänger um sich geschart, aber hat natürlich vergebens nach den Mauren gesucht. Alle natürlich unerfahren in der Kriegsführung, alle mit bewaffnet, was sie gerade finden konnten, sind die dann nach Westen gezogen. Aber was sie auf dem Weg gefunden haben, waren leider nur kleinere Gemeinden, in denen es eine kleine jüdische Gemeinde gab. Und um sich dann ein bisschen zu erproben und massakrieren will ja auch gelernt sein, haben sie einfach die jüdische Bevölkerung in dutzenden Kleinstädten in der französischen Provinz geschlachtet, haben die Synagogen verbrannt, kleinere Pogrome hier oder da, dass selbst die christlichen Herrscher auf ihrer Route die jüdische Bevölkerung offiziell geschützt haben und den Kreuzzüglern, den selbsternannten, nicht Einlass gewährt haben zu ihren Städten. Also der Antisemitismus, der sich auch dann selten, oder nicht selten, häufig in dieser Zeit in so kleineren Pogromen, auch bei anderen Kreuzzügen, Diese frühen Tropen, die da aufkommen, die Hostienschändung. Zu der Zeit, Krämer war, bevor er den Hexenhammer geschrieben hat, auch hat in Trient, in Norditalien, Prozessen gegen Juden beigewohnt, wo es um ermordetes Kind ging, was heutzutage ein Heiliger, ein Lokalheiliger in der Kirche dort ist. Am Ende wurden über 16 erwachsene Männer der indischen Gemeinde von Trient hingerichtet, einfach nur, weil das tote Kind bei ihnen vom Haus lag morgens quasi mit einem Nadelstichen. Und dann wurde da quasi Hostienschändung und sie hätten diesen christlichen Knaben quasi ähnlich wie das Kind, Baby Jesus, gefoltert, um da Matze draus herzustellen oder so. In Norwich taucht, glaube ich, im 12. Jahrhundert das erste Mal diese Trope auf. Da wird auch Juden aus der Bevölkerung nachgesagt, kurz vor Ostern ein kleines jüdisches Kind entführt zu haben, gefoltert zu haben. Und die ihnen wurde nachgesagt, das Blut des Kindes dann für ihre Matzen zu verwenden. Und diese Matzen sollen eben ihnen auch wieder übernatürliche Kräfte verleihen. Und weil eben die Juden nicht mehr an den einen Gott glaubten, also so zumindest die Doktrin der katholischen Kirche, es wurde aktiv dafür gesorgt, dass man mit Juden, also dass das Juden und das Christentum nicht die gleiche Religion war. Ja, es wurde viel darauf gesetzt, Juden zu othern, das Judentum zu othern und sich abzugrenzen. Ja, aber deswegen auch der Hass auf die Juden, denen jetzt nachgesagt wurde, dass sie mit dem Teufel eben im Bunde stehen und nicht einfach nur einen anderen Glauben ein bisschen verfolgen. Oder was sie irgendwie vorher waren, den gleichen Gott und an die gleiche, einen Großteil der gleichen Tradition glauben und eben nur den letzten Schritt nicht mitgegangen sind, aber trotzdem eine der Religionen des Buches sind, die ihr als Vorgängerreligion eigentlich wertgeschätzt werden. Oder wird, also das war das mittelalterliche Verhältnis, war immer so zwischen, die haben ganz altes, geheimes Wissen, was wir uns nicht erschließen können, weil die glauben an den Gott schon viel, viel länger wie wir. So dieses, und dann natürlich auch so das Problem, wenn sie nicht konvertieren, ist das nicht ein Zweifel an unserer Sekte, die aus ihrer Religion hervorgegangen ist, ne? So impliziert. Und gleichzeitig auch wieder ein Zweifel an der weltlichen Autorität, die ja wiederum durch Gott eine Rechtfertigung erfährt. Der dritte Teil ist der historisch wahrscheinlich noch mit interessanteste, weil der in seinen Auswirkungen der weitreichendste war. Das ist das Hexenprozessrecht und quasi eine praktische Anleitung zum Exorzismus und zum Hexenprozess. Da geht es um so Basic-Sachen, wie man ein Zimmer mit welchen Kräutern und welchen Gesängen vom Exorzismus, quasi von Hexerei befreien kann. Hexerei sicher machen kann, also tatsächlich so Rituale bis hin zum Prozessrecht, wie ein Prozess geführt wird, wie gefoltert wird, was bevorzugt zu verwenden ist. Eine der Lieblingsfoltermethoden von Gräber war, den Leuten die Arme hinter dem Rücken zu verbinden und dann an der Schnur quasi nach oben zu ziehen, bei dem Gegengewicht, das langfristig halt dann zu gebrochenen Schultern führt und zum Erstickung führt, wenn man das zu lang macht. Verschiedene neue Foltermethoden auch mit diesem Buch nochmal im deutschsprachigen Raum verbreitet. Er legt so Sachen fest, wie dass eben alle verhext sein können, außer den Leuten, die den Hexenprozess führen. Da ist man natürlich selber schon mal safe und versucht eigentlich die ganze Zeit geltendes Recht nochmal auszuhöhlen, zu umgehen. Das ist eben auch eine Lehre aus Innsbruck. Die haben ihn damals eben mit dem Anwalt auf dem Geldrecht ausgeworfen und gesagt, hier wird niemand verbrannt. Er liegt das Recht jetzt und erfindet sein eigenes Hexenrecht, um machen zu können, was er will. Also er schafft ein Alternativrecht, weil er sagt, das ist eigentlich ein religiöses Problem, hier Häresie zu bekämpfen und nur die eigentliche Exekution ist dann das weltliche Problem der Welt. Er erwähnt auch extra, die Beteiligung eines Anwalts an der Verteidigung eines Verdächtigen sollte so oft wie möglich vermieden werden. Aber wenn es nicht möglich war, sollte ihnen ein Anwalt zur Seite gestellt werden, der sich nicht für ihre Verteidigung einsetzt. Wenn der Beschuldigte nicht bereit ist, seine Schuld einzugestehen und die Staatsanwaltschaft den dringenden Verdacht hat, dass er tatsächlich schuldig ist, dann ist die Folter anzuwenden. Also jedes Mal. Aber vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil ich meine, bis zum Verhör und zur Folter passieren ja noch einige Schritte. Also es gibt vielleicht in der Stadt Gerüchte. Oder wie kommt es dazu? Also Institoris ist ja nicht, zieht ja nicht von Stadt zu Stadt und nimmt wahllos Leute. Sondern die Leute werden ja auch zu ihm gebracht, wenn der Verdacht besteht, dass Hexerei vorliegt. Er muss es so vorstellen, er geht sonntags in die Kirche, übernimmt quasi die Hauptkanzel, alle sind dort, sagt eine Hetzebrandrede über die großen Gefahren der Hexerei, verbreitet seine Verschwörungstheorie, lässt es ein bisschen gern und macht zum Ende klar, dass jeder, der quasi was weiß und nicht zu ihm kommt, sich schuldig macht. Und dann hast du quasi ganz klassisches Denunziantentum mit der kirchlichen Aufforderung, das zu machen. Da geht es um Seelenheil, der ist von Gott gesandt, der wird das schon wissen. Er kommt vom Papst. Ne? Und dann hast du eine Situation, wo nach immer mehr Leute sich erinnern, dass sie doch mal was gehört haben. Oder ihnen fällt schon was ein, weil der Nachbar geht ihnen schon lange auf den Sack. Also was quasi wir im 20. Jahrhundert ja auch immer wieder erlebt haben, dass das Denunziantentum bei jeder Machtübernahme immer ganz groß auf. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es nur ein deutsches Problem ist, aber die Deutschen denunzieren schon gerne ihre Nachbarn. Ja, aber das Interessante finde ich, dass vor dem Hexenhammer ein Großteil der Getöteten eher den oberen Gesellschaftsschichten zuzuordnen sind. Danach zeigt sich, dass es vor allem sozial Geächtete oder so trifft. Davor hatte ich das Gefühl, dass die Menschen darin sowas wie ein Scherbengericht gesehen haben, um machtvolle Positionen neu zu besetzen. Irgendwann waren natürlich auch die Hexenprozesse ein Selbstläufer, weil jedes einzelne Verhör eine ganze Liste an neuen Namen hervorgebracht hat, die dann wiederum verheert wurden. Und dann war das ein Selbstläufer. Also in jeder Stadt ging von einem einzigen Prozess Dutzende weitere aus. Und ich habe das Gefühl, da hat sich grundlegend was geändert. Vor dem Hexenhammer und nach dem Hexenhammer. Ich würde es dann auf den Hexenhammer schieben, weil also auch im Hexenhammer wird festgelegt, dass derjenige, der den anderen zu Recht denunziert, und du sagst, dein Nachbar ist Hexer oder was auch immer, der wird dann gefoltert und gibt es zu, wird hingerichtet, dann bekommst du einen Anteil an von seinem Vermögen. Und das macht natürlich den Start. Am Anfang macht es natürlich sinnvoll, wenn man dann jemanden Reichen denunziert, dann lohnt sich das Ganze auch richtig. Und den schuldet man wahrscheinlich auch Geld, wenn er reich ist. Genau, also wir haben jetzt zahllose Denunzierte in der Stadt, in der Institoris mit Bannern einreitet, um das göttliche Werk zu vollenden und die Heretiker und Ketzer aus der Welt zu bannen. Die werden ihm vorgeführt. Am Anfang bist du vorgeführt und du wirst gesagt, gegen dich liegen Beweise vor, auch wenn es keine Beweise gibt. Es wird gelogen, du darfst nur als Inquisitor. Du darfst falsche Aussagen machen, du hast keinerlei Verpflichtung, irgendwas zu sein. Du drohst der anderen Person erstmal Folter an. Und wenn das dann halt ausreicht, schon Aussagen unter den Arm zu bekommen, du folterst wahrscheinlich auch trotzdem zur Sicherheit nochmal nach. Aber um ein volles Geständnis zu bekommen, weil so ein gesamtes, vollumfängliches Geständnis, das braucht schon Zeit. Und die Leute wissen oft, bevor sie gefoltert werden und auch während sie gefoltert werden, noch gar nicht genau, was sie sagen sollen. Weil die Leute sind relativ schnell bereit, alles zu sagen. Aber herauszufinden, was Incisorbus, also Krämer, genau hören will, ist ja schon eine gewisse Kunst. Und je weiter die Hexenprozesse fortschreiten, desto universaler wird die Antwort der Gefolterten, weil die dann wissen, was die Inquisition erwartet, beziehungsweise was erwartet wird von ihnen in ihrer Rolle. Und dann wird immer öfter von Hostienschändung geredet, von nächtlichen Flügen, vom Sabbat und all die Versuche quasi zu sagen, man hätte die Person nicht gesehen, wird hätten alle Masken getragen oder man hätte niemanden erkannt, den man kennt dort beim Sabbat und so. Das wurde alles schon versucht in den ersten paar Sessions. Und irgendwann ist das Einzige, was tatsächlich hilft, das genaue Geständnis abzulegen, was schon war. Und dann muss man nach dem Recht der Zeit das Geständnis nochmal vor dem Gericht ungefoltert wiederholen. Das umgeht Krämer aber so ein bisschen, indem er sagt, man kann den Leuten einfach wieder Folter androhen, wenn sie nicht das Richtige sagen und sie einfach noch ein bisschen foltern. Also das ist einfach eine Frage der Sessions. Auch die Begrenzung von Folterungen im Recht des Heiligen Römischen Reiches der Zeit, das war im Moment die Constitutio Criminalis Carolina. Krämer arbeitet quasi auf der Basis des weltlichen Rechts und sagt, eigentlich darf man da dreimal foltern. Das führt dann aber aus, dass man ja die Sessions einfach ein bisschen aufteilen kann und einfach das als Fortführung der vorherigen Folter. Dann kann man unbegrenzt oft foltern und einfach sagen, wir sind noch bei Folter 1, Teil 15 gerade. Folter 2 geht morgen los. Dann wurden im deutschen Raum nach der nachdem quasi die Leute schuldig gefunden, werden die Leute meistens verbrannt, teilweise noch vorher mit glühenden Zangen gezwickt, ein paar Mal öffentlich quasi als Poltermethode, bevor sie verbrannt wurden. Und die Jahrhunderte, nachdem das Werk veröffentlicht wurde, wurde es immer populärer, und zwar eben populär, weil es im letzten Teil diese praktische Anleitung hat, die jeden dazu befähigt, eigentlich bei sich im Dorf einen Hexenprozess zu starten. Das war natürlich jetzt nicht so, das wäre nicht korrekt. Die Welt, die kirchlichen Autoritäten hätten da gerne einen Finger drauf gehabt, aber in der Realität wurde dieses Buch nicht nur von religiösen Dominikanermönchen oder von Inquisitoren langfristig verwendet, sondern auch von Laien, von weltlichen Autoritäten. Die Kirche hat es langfristig eigentlich eher kritisch gesehen, das Buch, aber die Popularität im deutschsprachigen Raum hat es keinen Abbruch getan. Ja, ich meine, wir können auch die Hexenverfolgung nicht aus unserem modernen, postmodernen Blickwinkel betrachten und an den Maßstäben messen, an denen wir heute das Weltgeschehen, die Menschheit betrachten. Letzten Endes, wenn die Hexen verbrannt wurden, kam das auch einem Gottesurteil gleich. Man hat den Leuten ja was Gutes getan, indem man es verbrannt hat, weil man hat sich quasi schon so viel vorleiden lassen, wie möglich ist. Und dann, wenn sie vor Gott treten mit ihren Sünden, haben sie wenigstens die Möglichkeit zu sagen, schau, ich habe schon gelitten. Und haben dann die Möglichkeit, ein milderes Urteil am jüngsten Tag zu erhalten. Von daher tut man denen ja einen Gefallen, wenn man sie ihrer Strafe entsprechend noch foltert und dann eben auch den schmerzhaftesten oder die schlimmste Todesart quasi gegen sie verhängt, weil sie dann als Bußsteller eine bessere Chance haben. Kramer hat auf jeden Fall sein ganzes Leben nichts bereut, bis er dann irgendwann 1520 in Mähren gestorben ist. Er wurde dann als Großinquisitor von Böhmen und Mähren eingesetzt, hat dann dort noch weitere Leute verfolgt, ein bisschen was geschrieben und ist dann aber regelrecht unbeachtet gestorben. Der Hexenmann hat ja mit dem Hexenhammer eigentlich erst richtig begonnen. Also es wurden 3 Millionen Leuten anscheinend der Prozess gemacht und 40.000 bis 60.000 hingerichtet. Davon wird aber von einer sehr, sehr großen Dunkelziffer ausgegeben, weil es tatsächlich nur die sind, wo wir die Akten haben. Aber das erstaunt mich jetzt. Ich dachte, na, 90% oder so dieses Hexenurteils würde mit dem Todesurteil enden. Ist interessant, dass doch so viele Hexenprozesse eine Unschuld festgestellt haben und mit Freispruch geendet haben. Na, in Deutschland nicht so oft. Und vor allem auch, wenn es weltliche Gerichte waren, nicht so oft. Wenn es in Reichsstädten quasi zum Hexenwahn kam, nicht so oft. Da gab es tatsächlich sehr hohe Verurteilungsrate. Aber in Frankreich, in Spanien, in Norditalien, ist ja auch in der Statistik drin bei den Verhörten, die haben halt extrem wenige Hinrichtungen, wenn man das hochrechnet. Und von den 60.000, will ich immer noch sagen, plus hohe Dunkelziffer, ist ein großer Teil im deutschsprachigen Raum verbrannt worden. Also über 60% habe ich gelesen. Ich habe woanders 50% gelesen. Das ist, glaube ich, unterschiedliche Zahlen. Das ist natürlich auch alles so Schätzung. Für den gesamteuropäischen Raum, die Inquisition in Spanien hat ganz schnell aufgehört mit Hexenverbrennungen wieder und hat sich auf die Moslems und die Juden und die Konvertiten konzentriert. Ja, das Alhambra-Edikt kam dann ja auch noch, auch ein Meilenstein der antisemitischen Geschichte. Genau, also die haben sich einfach auf Antisemitismus konzentriert, die Spanier, und immer so auf die Hexenverfolgung in Norditalien. Generell in Italien war sehr viel positiver, da wurden viele Sachen verhört, aber wir waren viel skeptischer, was das Hexenglauben angeht. Und im deutschsprachigen Raum hatten wir die Manius Maleficarum, die Vorgängerwerke und solche Sachen, bis zu einer extrem hohen Akzeptanz von Hexenglauben unter den Verfolgern geführt hat. Also da hat quasi die Verschwörungstheorie gut Halt gefunden. Und in anderen Bereichen, in anderen europäischen Ländern weniger. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch eine höhere Verurteilungsrate. Es wurden natürlich nicht nur Frauen, es wurden Männer, es wurden Kinder hingerichtet. Im skandinavischen Raum waren es vor allem Männer, die als Hexer hingerichtet wurden. Aber die germanische Tradition hat quasi, dass die Angeln und Sachsen nach England mitgebracht haben, zum Beispiel, dass vor allem junge Frauen der Hexerei verdächtig wurden, wenn ihre Kinder gestorben sind, dass die quasi ihr Kind geopfert hätten oder das bewusst getötet hätten für den Bund mit dem Teufel. Das ist quasi was in England auftaucht, nachdem die Angelsachsen da auftauchen, und ist was im deutschsprachigen Raum im weiteren Sinne ein weit verbreiteter quasi Glaube war, der da auch halt ins Christentum mit rein diffundiert ist. Es ist im Endeffekt, wenn man sich das so anschaut, kein katholisch-europäisch-christliches Problem, sondern überkonfessionell auch ein deutsches Problem. Also das war in den protestantischen Gemeinden nach der Reformation ein Riesending. Das ist, denke ich, auch ganz entscheidend. Die katholische Kirche hat dann wiederum diese Bewegungen innerhalb der Kirche als Sektierertum aufgrund von diabolischen Kräften gedeutet und hat damit auch nochmal die These verstärkt, dass tatsächlich böse Kräfte am Werk sind, die nun auch dazu übergehen, die Kirche an sich zu teilen. Und Luther wollte natürlich klarstellen, dass er da nicht, quasi, dass er nicht offen von Hexen ist, weil er ist auch gegen Hexen. Den europäischen Siedlungsgebieten, in denen sich der Protestantismus ausgebreitet hat, mehr Hexenprozesse durchgeführt wurden und mehr Leute vor allem umgebracht als in den katholischen. Also in diesem einen Fall war mal in der Anfangszeit die katholische Kirche weniger blutrünstig als die evangelische. Auf jeden Fall, weil einfach auch, du musst dir vorstellen, die evangelische Kirche war gerade in ihrer Revolutionsphase, da war Bilderstürmerei angesagt, da waren die Bauernaufstände, ja. Also hat Luther ja aufgedietet, was ging, und dann zurückgerudert, was ging, weil er doch nicht so radikal sein wollte. Ich würde noch mal kurz gerne auf die Opferzahlen der Hexenverbrennungen eingehen. Also die Forschung geht davon aus, dass es 40.000 bis 60.000 Tote gab. Aber da ist auch noch Raum nach oben, also viele Dunkelziffern. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts, nach dem Auftauchen der völkischen Bewegung, hat eine Umdeutung der Hexenprozesse angedeutet, die maßgeblich von drei Gestalten, die uns aus der Geschichte bestens vertraut sind, also zumindest den einen oder anderen, maßgeblich für eine neue Rezeption des Hexenwahns war die völkische Bewegung in Deutschland, die von Alfred Rosenberg, also dem Chefpropagandisten des Dritten Reiches, Also der die Theorie für Goebbels eloquente Reden geliefert hat und auch für Mein Kampf etc. Also der Stichwortgeber Hitlers höchstpersönlich hat begonnen im Rahmen der völkischen Bewegung die Hexenverbrennungen als Grausamkeiten des Christentums mit einer jüdisch-östlichen Tradition. Er hat in den ganzen Hexenverbrennungen, und Hexen stand für ihn, für germanisches Brauchtum und nicht für irgendwelche ketzerischen Rituale, sondern als die Überbleibsel germanischer Kulte in ganz Europa, gegen die Kirche aktiv vorgegangen ist. Alfred Rosenberg hat plötzlich von 9 Millionen Hexen, die in Europa verbrannt wurden, geredet. Also doppelter Geschichtsrevisionismus, der da jetzt betrieben wird von Seiten der Nazis. Also Zahlen zu fälschen, das können die Nazis auf jeden Fall. Und Alfred Rosenberg ist auch, denke ich, eine Gestalt, mit der wir uns nochmal beschäftigen. Aber er hat begonnen, eben diese Hexenverbrennungen germanisch zu deuten, völkisch zu deuten und als Kritik gegen die Kirche, die wiederum einer jüdischen Tradition entstammt, anzupreisen. Also maßgeblich daran beteiligt waren aber nicht nur Alfred Rosenberg, sondern auch noch Erich Ludendorff. Ja, lieber, kannst du uns was zu Erich Ludendorff sagen, abgesehen davon, dass er General war, blühender Hitler-Unterstützer und dass er es war, der die Dolchstoßlegende mit in die Welt gesetzt hat? Ja, Ludendorff, jetzt habe ich keinen großen Vortrag dazu vorbereitet, du hast da einen ganz gut umrissen hier. Er wurde 1865 in Posen geboren und ist in München gestorben, 37, also noch. War mit Hindenburg zusammen, die beiden Lichtgestalten der deutschen Heeresleitung im Osten. Die Deutschen hatten quasi für jede Front eine Doppelspitze, was relativ einzigartig war in der Geschichte und manchmal mehr und manchmal weniger gut funktioniert hat. In dem Fall hat es für die Ostfront in Deutschland ganz, ganz gut funktioniert am Ende wurden die beiden zu Helden des Ersten Weltkrieges, der eben aus ihrer Sicht nur im Westen verloren wurde, das im Felde umgeschlagene Heer, ist quasi die Basis der Dolchstoßlegende, die 2 Millionen Soldaten, die an Ostbord standen damals, hatten quasi den Eindruck, sie hätten nur Siege, Tannenberg und so davongetragen und kamen zurück und waren Verlierer und das Kaiserreich war untergegangen. Und um das irgendwie zu verarbeiten, war da eben der Verrat an der Heimatfront, der Dolchstoß in den Rücken des Heeres, das im Feld eben geschlagen war, durch Kommunisten, durch Verweigerer an der Heimatfront. Ist ja interessant, auch ein blühender Verschwörungstheoretiker, also der sich seine Realität selbst zurechtgeschustert hat und auch zurechtschustern konnte, weil er in einer Position absoluter Macht sich befunden hat als oberster General. Also war ja auch dann am Hitlerputsch beteiligt. War spannenderweise in seiner Karriere unter anderem an der Abtrennung Estlands, Finnlands, Livlands und der Ukraine vom Russischen Reich beteiligt, was das erste Mal, dass die Ukraine quasi zu einem Staat wurde. Da hat Ludendorff auch was mit zu tun gehabt. Der hatte überall seine Finger mit dem Spiel. Leider tatsächlich ja und auch sehr lange. Ja. Aber es ist schon interessant, also er und seine Frau, also seine zweite Frau Mathilde Ludendorff, waren aktiv daran beteiligt, eben die Hexenprozesse umzudeuten. Und haben auch einige Bücher darüber geschrieben, haben dann sowas, also gerade seine Frau Mathilde, hat dann sowas wie einen völkischen Feminismus versucht zu etablieren. Sie hat maßgeblich zur Gründung des Weltbundes Nationaler Frauen also beigetragen. Sie war selbst Schriftstellerin und hatte ihre neue Geschichte der Hexenprozesse veröffentlicht. Also Ludendorff, seine Frau und Alfred Rosenberg, beziehungsweise die entstehende völkische Bewegung zur damaligen Zeit, haben aktiv versucht, das Hexenbild der katholischen Kirche umzudeuten, und zwar in ihrem Interesse. Und der Topos ist der gleiche geblieben, wenn sie gegen andere Minderheiten gewettert haben. Sie haben einfach nicht den Begriff der Hexe verwendet, weil sie diesen eben als germanisches Erbe betrachtet haben, sondern haben dann Juden, Sozialisten und andere. Die Jesuitenorden, die Romkirche, die Freimaurerei. Also auch alle modernen Verschwörungstropen finden wir auch zu dieser Zeit schon wieder. Und die sind so universell einsetzbar, dass sie auch die Zeit problemlos überdauern. Aber es gab einen besonderen Tropus, den er glaubte. Er glaubt, Stalin wäre ein Gesandter des Dalai Lamas. Und das wird man heute selten Verschwörungstheorien, denke ich mal. Das ist kein verbreiteter Glaube mehr. Aber glaub, dieser Josef, ich glaube, der kommt vom Dalai Lama. Smart. Und wie hat er den Dalai Lama betrachtet? Ich meine, könnte man ja auch positiv deuten, als Friedensfürst oder was auch immer, wofür der Dalai Lama heutzutage steht. Der hat denn auch da eher Richtung Jesuitentum, Weltjudentum. Es war für ihn alles so ein diffuses Gemenge, weißt du? Ja. Da sind irgendwelche bayerische Freimaurer und irgendwelche Dalai Lamas, irgendwelche Josef Stalin, so die gemeinsam haben sich kollektiv mit Ludendorff verschworen und gegen das Deutsche Reich. Kohärentes Weltbild. Lass den Mann eine Armee führen. Ja. Aber Gott sei Dank waren die Nazis nicht die einzigen, die versucht haben, das Bild der Hexe umzudeuten. Gerade in Italien gab es selbsternannte Hexen. Also sie haben sich nicht Hexen genannt, weil sie wussten, dass sie damit sowieso auf dem Scheiterhaufen landen würden. Also viele wurden dann auch später auf dem Scheiterhaufen verbrannt und umgebracht. Aber das waren die sogenannten Benandanti. Die Benandanti waren auch nicht nur Frauen, die meinten, dass sie bei bestimmten Konstellationen, Mondkonstellationen, das heißt an bestimmten Tagen im Jahr einfach, in ihrem Traum werden sie schlafen, ihren Körper verlassen und auf Besen durch die Nacht reiten und dort gegen die bösen Hexen kämpfen. Die bösen Hexen haben in ihren Darstellungen einen Hirsezweig in der Hand und die Benandanti selbst bewaffnen sich mit Fenchel. Lucian wie ein veganer Krieg für mich. Ja, Fenchel gegen Hirse, wir gewinnen. aber ja, sie haben sich berufen gesehen, abseits der anderen Wege, die es gab, um Heresie und das Böse zu bekämpfen, in ihren Träumen aus ihrem Körper zu entfliehen und gegen diese bösen Hexen anzukämpfen. Viele Kinder, die sogenannte Glückshaube nach der Geburt auf dem Kopf hatten, also die Glückshaube ist eigentlich nichts anderes als die Gebärmutter, in der Mutterhaut. Wenn ein Kind damit auf dem Kopf geboren wurde, dann glaubte man, dass dieses Kind dazu berufen sei, gegen das Böse zu kämpfen, und es wurde sogar als Glücksbringer gesehen. Also als die Inquisition und die Hexenverfolgung dann auch Italien erfasst hat und die romanische Inquisition auch extrem gegen Heresie vorgegangen ist, sind auch die Benandanti verurteilt worden. Aber da findet man schon den Versuch zumindest, eine andere Deutung von Hexerei und den Vorstellungen zu erwirken. Und genau das Gleiche passiert jetzt auch so im 21. und 20. Jahrhundert, so Bewegungen wie Wicca, so spirituelle Bewegungen. Die Mitglieder dieser Bewegungen, sie bezeichnen sich selbst als Hexen und besinnen sich auf bestimmte spirituelle Traditionen. Also das ist ein aktiver Versuch, den Begriff der Hexe zu reclaimen. Ähnlich wie man es bei anderen identitätspolitischen Bewegungen findet. Aber genau, die Bewegung ist jetzt auch nicht nur auf dieses Reclaiming reduzierbar, sondern ist durchaus auch feministisch angehaucht und verbindet verschiedene esoterische Traditionen, spirituelle Traditionen und erfreut sich großer Beliebtheit in Europa, in den USA. Es ist auf jeden Fall interessant, dass man langsam wieder anfängt, Hexerei nicht mehr als dieses Böse, dieses allgemeine Böse zu betrachten, sondern eine aktive Auseinandersetzung startet. Naja, ich hoffe, dass niemand die nächsten 100 Jahre als Backlash den Begriff Inquisitor claimt und dann eine neue Bewegung startet, die sich auf Grauer beruft und anfängt, wieder Leute zu verbrennen, Also je mehr man sich so Protokolle und Briefe aus dieser Zeit durchliest, desto näher wirken einem die Menschen, finde ich. Desto mehr Quellen man sich da anguckt. Also Krämer wirkt einem hoffentlich nicht so sehr nahe in seinen Darstellungen und seinen Ansichten. Aber die Opfer von ihm auf jeden Fall. Und ich denke, dass die Zeugnisse, die wir daraus haben, die Menschen eigentlich viel menschlicher wirken lassen, weil wir wenig so Alltagszeugnisse oft haben. Und dieser Brief von Johannes Junius zum Beispiel an seine Tochter, das ist so ein ganz privates Dokument, das einen Einblick liefert, der uns sonst fehlen würde, aber der uns auch erlaubt, uns vorzustellen, dass das durchaus moderne Leute sind, die vielleicht in ihrer Geisteswelt trotz der Zeit, in der sie leben, uns gar nicht so fremd sind, weil sie sich vielleicht um ähnliche Dinge im Alltag Sorgen machen und dann als, in Anführungsstrichen, normaler Mensch von Kramer oder einem anderen Inquisitor oder irgendeinem anderen, der sich Hexe war, in dieser Verschwörungstheorie, die vom mittelalterlichen Verfallen ist, in die Fänge zu gehen, ist tatsächlich eine sehr schreckliche Vorstellung, die ich, glaube ich, niemandem wünsche. Und bei all diesen Verfolgungen, seien es von Juden, von Frauen, von anderen Minderheiten, ja, das zentrale Konzept dahinter ist immer diese Entmenschlichung. Und indem wir uns eben solche Zeugnisse anschauen, kann man ihnen zumindest wieder eine Stimme geben oder ein Gesicht geben und uns irgendwie versuchen, hineinzudenken in diese Zeit und zu merken, hey, das sind einfach genauso Menschen, die so fühlen und denken wie ich, nur halt ja, in einer verzauberten Welt leben, mit voll von Aberglauben und religiösen Dogmen. Ja, es gibt so eine Art von historischem Othering, dadurch, dass die Leute vor langer Zeit gelebt haben, werden die immer als das andere irgendwie automatisch gesehen. Und indem man quasi mit den Dokumenten auseinandersetzt, rücken sie einem viel näher und dadurch fühlt man sich auch nicht so sicher vor der Geschichte. Wenn man erkennt, dass es Menschen wie wir sind, wir leben ja gerade in sehr bewegten Zeiten, da kann man sich das einfacher vorstellen. Aber hätte ich in der Merkel-Zeit über Hexenprozesse, oder als ich in der Merkel-Zeit über Hexenprozesse gelesen habe, hat es alles noch ein bisschen weitergewirkt. Ich finde, die letzten 5 Jahre haben es alles nochmal viel näher gelassen. Ich hoffe, wir haben keine baldige Wiederholung. Aber wenn, bin ich vorbereitet. Ich habe es 2-mal gelesen. Ich kann mich quasi zu. Auch wenn Hexenverbrennungen in Europa heutzutage nicht mehr zu denken sind, es hat doch vor 2 Jahren und letztes Jahr ein Fall für Aufregung gesorgt, als ein 15-jähriger Junge in England von seiner Familie umgebracht und zerstückelt wurde. Es ist nämlich so, dass in anderen Teilen der Welt Hexenglaube noch durchaus verbreitet ist. Interessant dabei ist es zu sehen, dass besonders in Nigeria oder im Kongo, wo dieser Glaube sehr verbreitet ist zurzeit. Und in Kambodscha. Dass der Glaube sehr jung ist. Und erst so seit Beginn der 1990er Jahre die Leute angefangen haben, sich gegenseitig der Hexerei, der Magie zu beschuldigen und dann auch angefangen haben, Lynchjustiz zu üben an vor allem Kindern. In dem kongolesischen und nigerianischen Narrativ von Hexen sind es vor allem Kinder, die durch böse Blicke und durch ihre alleinige Existenz Schaden anrichten. Der Hexenglaube in Nigeria kollidiert mit 2 Dingen. Also zeitlich zum einen eine Rezession der wirtschaftlichen, unglaublichen, auch sozioökonomischen Spannungen und zum anderen eine Ausbreitung des evangelikal-fundamentalistischen Glaubens, der sich langsam etabliert hat. Ich meine, die Evangelikalen sind ja auch eine relativ neue Bewegung, die vor allem ja in den USA unglaublich prominent sind. Da spricht man ja auch von den Televangelists, also den großen Predigern, die Hallen füllen, die vor laufender Kamera in Exorzismen ausführen, Gott anrufen, die Engel anrufen und mit unglaublich viel Pathos verkünden, dass das Gottesreich über sie hereinbrechen wird. Und genau solche evangelikal-fundamentalistischen Organisationen und Kirchen haben sich zu dieser Zeit im Kongo und in Nigeria ausgebreitet, besonders in Nigeria im Süden, der christlich geprägt ist, auch religiöse Spannungen. Also Boko Haram wütet ja auch seit Jahren in der Region. Aber genau dort, wo dieser evangelikal-fundamentalistische Glaube auf die sozioökonomischen Bedingungen, nämlich die Rezession, getroffen ist, hat sich dieser Hexenglauben entwickelt. Und es wurden tausende Kinder einfach auf offener Straße gelyncht, zerhackt, vergewaltigt. Ich bin gestern bei meinen Recherchen auf eine Frau gestoßen, eine Predigerin, die ihren Lebensunterhalt damit verdient, indem sie in verschiedene Städte reist, predigt, betet und Exorzismen durchführt, um gegen den Teufel, um gegen das Böse in der Welt anzupredigen. Also die macht das noch heute, sie bewirbt auch auf ihrer Facebook-Seite. Ich hab tausende Bilder durchgeschaut von Gottesdienst, von Veranstaltungen, die sie angekündigt hat. Und ich meine, bei so evangelikalen oder so televangelikalen, also Veranstaltungen, Ich meine, das ist, man muss sich ja auch mal die Atmosphäre vorstellen, wenn da hunderte Leute zusammenkommen und zusammen irgendwas in den Himmel schreien. Und ja, also es hat ja eine unglaubliche Wirkung. Es sind oft charismatische Persönlichkeiten. Und es hat ja auch was mit so einer Form, jeder Glaube irgendwie von Psychotherapie. So eine universelle Psychotherapie, die Menschen unterlaufen, wenn sie an etwas glauben. Wenn sie beispielsweise an Gott, an irgendeinen gearteten Gott oder Götter glauben, etc. Aber sie hat eben diese Nische für sich erschlossen und macht auf Facebook Werbung. Lady Apostle Helen Ukpabio, die auf ihren Bildern meistens einen fetzigen Kopfschmuck trägt, auf so einer Art Turban, ganz viele Tücher, verrückter Kopfbedeckungen als die Queen und sich mit Vorliebe vor ihrem neongrünen Ford Mustang ablichten lässt. Zwischen den privaten Bildern und Bildern von diesen Gottesdiensten, die sie veranstaltet, hat sie aber eben immer diese Cover, diese Flyer abgedruckt, unter anderem mit dem Titel Global Warfare Prayers. Deliverance for Families in Bondage, Exposing on Satanic Influence Activities, Great Deliverance Crusades, Authority over Satan, Freeing Victims of Ancient Altars, Spiritually Sold Families Released, Destroying Demonic Strongholds, Delivering Families from Witchcraft Attacks. Und das muss man sich vorstellen, zwischen diesen Aufrufen und diesen Ankündigungen ihrer Ankunft in diesen Städten, wie zum Beispiel in Aba, was ich gleich mal vorlesen werde, mischen sich einfach diese Bilder von ihr mit einer Sonnenbrille vor ihren grünen Ford Mustang, den sie sich genau von dem Geld gekauft hat, was sie den Leuten aus den Taschen gezogen hat, die sie überzeugt hat, ihre eigenen Kinder dem Schicksal zu verantworten und aktiv dazu beizutragen, dass Kinder heute umgebracht werden, weil die Menschen überzeugt sind, dass nicht weltliche Kräfte wie die Wirtschaft und die Nachfolgen des Kolonialismus, des europäischen Kolonialismus, dafür sorgen, dass es dem Land und den Leuten so scheiße geht, sondern dass Satan am Werk ist. Und dann marschiert sie mit diesen Flyern an, auf denen dann steht: I will be storming the city of Aba for a 5-day deliverance encounter. Aba is filled with diabolism, fetish beliefs and diverse wicked family altars contesting for the lives and fortunes of the innocent people. But I am bringing the good news that you and your family can be totally set free. Join us from 17th to 21st of March at die Adresse. Eine Telefonnummer steht sogar auch darunter. Und anscheinend, das habe ich nur im Internet gefunden, vertritt sie auch so Thesen, dass wenn ein Kind unterhalb von 2 Jahren in der Nacht schreit und Fieber hat, dann ist es satanisch besessen. Oh. Also nicht nur besessen, sondern also ein Lakai Satans. Dann müsste ich Jay mal ein Gespräch mit meiner Tochter haben. Mit dir den Rosenkranz. Gut. Frei nach Sprengung bin ich der Rosenkranz, ja. Ja. Aber so diese Nachbeben, also nicht nur des Hexenglaubens an sich, sondern auch wiederum Nachbeben der katholischen Kirche, die sieht man jetzt 500 Jahre später in Nigeria, der durch so evangelikal-fundamentalistische Sekten popularisiert wird, genau wie in den USA, wo die Evangelikalen oft von QAnon unterstützt sind und maßgeblich in den 80er Jahren daran beteiligt waren, hunderte Leute ins Gefängnis zu stecken, weil sie glaubten, dass sie Teil eines satanistischen Untergrunds waren. Obwohl das Einzige, was die Leute gemacht haben, ist, Metal zu hören und Dungeons & Dragons zu spielen.